Eines will ich dir noch schwören, ich gelobe feierlich, will dir voll und ganz gehören. Für mein Volk verwende ich mich, erhöhe bitterlichsten Zeiten Schwierigkeit. So steh ich fest, will an deiner Seite stehen, dies ist mein deutsches Manifest. Euch zu fühlen und euch zu glauben, kann man nicht bannen, kann man nicht erben. Es ist auf Erden unser höchstes Gut, verschworen, voll gebunden durch Blut. Deutsch zu sein, das kann nicht jeder, es wird nicht verliehen und stand aus keiner Fehler. Es ist diese Sippe, die es an dich trägt, wird von Schicksalsgnaden in die Wiege gelegt. Deutsch die Seele, welche in uns ruht. Deutsch der Sinn, wie unsere Adern blut. Deutsch das Herz, so schlägt es stark und fest für dieses uns heilige Manifest. Freies Wort, verwegen zart, das ist doch blöd, die deutsche Art. Kühl, frei, wahrhaft, treu und rechte Herrn und selbst könnte dieses Geschlecht. Ich will nie wieder diese Gnade missen, ich will niemand anderen zum Bruder wissen. Wurzel stark und felsenfest, sprich dieses deutsche Manifest. Deutsch die Seele, welche in uns ruht. Deutsch der Sinn, wie unsere Adern blut. Deutsch das Herz, so schlägt es stark und fest für dieses uns heilige Manifest. Ich bin ihr und ihr seid ich, und dieser Bund bin ewiglich. Ich für euch und ihr für mich, ein Bruderband, unsterblich. Heiligt Deutschland über alles!